Mein Wandel auf der Welt ist einer Schifffahrt gleich. Betrübnis, Kreuz und Not sind Wellen, welche mich bedecken und auf den Tod mich täglich retten. Mein Anker aber, der mich hält, ist die Barmherzigkeit, womit mein Gott mich oft erfreut. Der rufet so zu mir, ich bin bei dir, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Und wenn das Wüten volle Schäumen sein Ende hat, so tritt ich aus dem Schiff in meine Stadt, die ist das Himmel.